Goethe sagt einmal... Dann hat er an anderer Stelle bestimmt auch das Gegenteil gesagt. Und das ist durchaus möglich. Es wäre ja ein Einwand gegen ihn, wenn er sich im Laufe eines solchen Lebens nie gewandelt hätte. Gewiss, jedoch macht dergleichen Polyglossität einen Kronzeugen immer verdächtig. Noch gut. Doch. Aber also, was hat er denn diesmal wieder speziell an bedeutend Allgemeinem geäußert? Wenn ein Autor eine Auflage von 1 Million erreicht, so muss schon etwas an ihm sein. Siehe Kurz Mahler. Und die Bibel. Als Pendant vielleicht Mein Kampf. Und Shakespeare. Contra Karl May. Naja, also da hätten wir ja schon die reizendste Blütenlese beisammen. Mehr als hinreichend, die Fragwürdigkeit auch dieses Goethe-Wortes zu illustrieren. Was ist denn an der Kurzmaler mehr, als dass sie so ganz abderit war und ihre hausmachernden Histörchen mühelos im Ton des Treppenhausklatsches hindahlte? Das eben wäre zu untersuchen. Sollte wirklich nicht mehr an einem Manne sein, von dem eine Nobelpreisträgerin sagen konnte, wenn ich nur eines seiner Werke hätte gestalten können, dann hätte ich mehr erreicht? Nobelpreisträgerin? Doch nicht Elmar Lagerlöf? Nein. Bertha von Suttner, Friedenspreis 1905. Aha. Soll ich erst noch Hermann Hesse als Eideshelfer zitieren? Oder Karl Zuckmayer, Fallada, Rosegger, Molo, Josef Nadler? Nein, um keinen Preis. Nein, nicht Rosegger, das bitte nicht, nein. Zuckmayer? Bitte? Anlässlich der Berliner Aufführung des Winnetou schrieb er, diese Gestalten leibhaftig auf der Bühne zu sehen, das ist eine solche Erfüllung und ein solches Glück. Mich hat es zwischen Lach- und Heultränen herumgerüttelt, dass zunächst mal jede Kritik schweigt. Also doch, Jugendreminiszenz. Oh. Das kommt vor. Ich habe 70-Jährige gekannt, die noch den ganzen endlosen Namen auswendig hersagten. Haji Halef Omar, Ben Haji Abul Abbas, Ibn Haji Dawud Al-Ghossara. Ja, aber Nadler würde ich doch noch gern hören. Aus Meißnische Geistigkeit, Essay von 1934. Aha. Damals war schon bekannt, dass mein Führer sämtliche Maibände griffbereit neben dem Kopfkissen hatte. Oh, wir wollen noch nicht gleich immer auf die anrüchigsten Motive raten. Von 2 möglichen Auslegungen ist allemal die dem Autor nachteiligste zu wählen. Das hat schon Jean-Paul gewitzelt, auch ein großer Mann. Ja, aber wie stand's denn 1934 um die Meißnische Geistigkeit? Ich ahne Schreckliches. Also, die 3 Männer, die im engeren Bezirk des Literarischen den Meißner-Stamm bezeugen können... Und jetzt kommt's. Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Karl May. Herakles Kaipithekos, Herakles und der Affe. Naja, ich hab's nicht anders erwartet. Dabei ist doch wirklich nichts leichter, als zu entscheiden, ob ein Autor zur Hochliteratur gehört oder nicht. Mich interessiert nicht, ob er die exotischen Länder, die er so ausgiebig beschrieb, tatsächlich mit Leibesaugen gesehen hat. Schiller war auch nie in der Schweiz und, also bitte, wie wimmelt es im Tell von Lawinen und Alphörnern. Ebenso ist mir völlig uninteressant, ob er ein Jugend- oder ein Volksschriftsteller ist. Das wäre das Stigma des früher oder später doch rettungslos für die Versenkung bestimmten. Ich frage hier lediglich, gebührt May eine Stelle im Kontinuum unserer Hochliteratur? Oder anders formuliert, kann in ein denkender Mensch über 20, der inzwischen begeistert Goethe gelesen hat, Schopenhauer, die Romantiker, kann ein solcher ihn noch mit Ehren in die Hand nehmen? Ich will noch knapper antworten, ja. Ohne Einschränkung? Lediglich mit der Einschränkung, die für jeden Dichter gilt. Ich gebe Ihnen einen Teil des Werkes anstandslos preis. Nennen Sie mir den Schriftsteller, von dessen Gedrucktem wir nicht der Hälfte entraten können. Hauptsache, es bleibt etwas übrig. Zunächst, wer war May eigentlich? Oskar Panizza hat zwar im Imperialjahr allen Ernstes behauptet, dass der eigentliche Verfasser jener Reiseromane Kaiser Wilhelm II. Gewesen sei. In Anbetracht so mancher schnurrbärtiger Teutomanien gar keine üble Konjektur. Nicht umsonst geht auf dem Stadtplan von Hohenstein-Ernsttal Karl-May-Straße zwanglos in die Straße der SA über. Aber hier ein Biogramm. 1842 wird er als eines von 14 Kindern blutarmer erzgebirgischer Weber geboren. Hübsch zwischen der brusttötenden Stickluft des Heimwebstuhls auf der einen, dem Gejohle der Schnapsdestille auf der anderen Seite. Wenn die Leinenpreise sinken, wird Unkraut von den Schutthalden gekocht. Als Folge von Mangelkrankheiten erblindet dieser Kellerkeim von einem Jungen für ganze 4 Jahre. Oh, das ist wichtig. Also ein isoliertes Geschöpf, organisch auf Gedankenspiele umfänglichster Art angewiesen. Unzureichender Schulunterricht addiert sich zu wahlloser Lektüre. Vor allem der giftigste 100-Heft-Romane. Aber auf dem Hausboden, dicht neben dem leeren Taubenschlag, liegt auch noch dieses Buch. Der Hakavati. Das ist der Märchenerzähler in Asia, Afrika, Türkei, Arabia, Persia et India. Samt ein Anhang mit Deutung, Explanatio et Interpretatio. Auch viele Vergleichung und figürlich sein. Von Christianus Kretschmannus, der aus Germania war. Anno 1605. Und wie dem jungen Goethe, na, nur als äußerlicher Vergleich, ich bin nicht Nadler, in löschpapierener Ausgabe immer wieder das Volksbuch vom Dr. Faust in die Finger lief, so ist es hier, ähnlich bestimmt für Leben und Produktion, das Märchen von Ardistan und Dschinnistan. Wenn man von der Erde aus 3 Monate lang geraden Wegs zur Sonne fliegt und dann in derselben Richtung noch 3 Monate lang über die Sonne hinaus, so kommt man an einen Stern, der Sitara heißt. Dieser Stern hat mit unserer Erde manches gemeinsam. Er dreht sich in einem Tag um sich selber, in einem Jahr um die Sonne. Aber während man auf der Erde bekanntlich 5 Kontinente zählt, ist das Festland von Sitara in viel einfacherer Weise gegliedert. Es ist ein einziger zusammenhängender Weltteil, der in ein flaches, sümpfe- und wüstenreiches Tiefland und ein der Sonne entgegenstrebendes Hochland zerfällt. Das Tiefland, flach, ungesund, giftiger Pflanzen und reißender Tiere voll, heißt Ardistan, von Ard gleich Scholle, Materie. Das Hochland, gebirgig, gesund, reich an paradiesischen Früchten, ist Dschinnistan und Dschinn bedeutet Genius, elfischer Geist. Tief unten herrscht über Ardistan ein Geschlecht von finsteren, selbstsüchtigen Gewalthabern. Hoch über Dschinnistan gebietet schon seit undenklicher Zeit ein Geschlecht großherziger Fürsten. Kein Wunder, dass in manchem unverschuldet im tiefsten Ardistan Geborenen die Sehnsucht nach oben so stark wird, dass er sich aufmacht, den Weg nach Dschinnistan zu suchen. Zwischen den beiden Welten aber liegt noch Merdistan, eine steil ansteigende Wildwaldzone, in die, wie schon der Name sagt, sich nur Männer wagen dürfen, und wo so viele Häscher lauern, dass jeder unweigerlich ergriffen und in die Schmiede der Geister geschleppt wird. Der Schmieden Geister? Nein, man schmiedet sie. Der Sturm bringt sie geschleppt um Mitternacht, wenn Wetterleuchten, Tränenfluten stürzen. Der Hass wirft sich in grimmer Lust auf sie, der Neid schlägt tief ins Fleisch die Krallen ein. Die Reue schwitzt und jammert am Gebläse. Am Amboss steht der Schmerz mit starrem Aug im rosigen Gesicht, die Hand am Hammer. Da, jetzt, o Scheik, ergreifen dich die Zangen. Allah! Allah! Schrei nicht, o Scheik, ich sage dir, schrei nicht. Denn wer da schreit, ist dieser Qual nicht wert. Wird weggeworfen in den Brack und Plunder und muss dann wieder eingeschmolzen werden. Du aber willst zum Stahl zur Klinge werden, die in der Faust des Parakleten funkelt. Sei also still. Was sind das für Verse? Eine Probe aus dem einzigen Bühnenwerk, Mais. Allerdings die schöne Stelle. Ach so. Aber lassen Sie uns erst weiter aus Ardistan erzählen. Der begabte Knabe fällt wie üblich dem Rektor auf, dem Pfarrer. Anschließend an die Elementarschule wird familiengemeinschaftlich das Lehrerseminar erhungert. Mit 19 Jahren ist Mai Fabrikschullehrer in Chemnitz. Und nun kommt der von der Milieutheorie prophezeite Bruch. Einem Stubenkameraden entwendet er die Taschenuhr, die Einzelheiten sind unklar, und geht dafür ein paar Wochen ins Gefängnis. Es hieße die Karl-May-Frage unnötig komplizieren, wollten wir hier auf seine insgesamt 8-jährigen Gefängnis- und Zuchthausstrafen eingehen, zumal sie alle auf die eine Ursache zurückzuführen sind, nämlich auf das Missverhältnis zwischen einem fantastisch überlegenen Geist und seiner unverschuldeten, niederziehenden Umgebung. Ja, lassen wir das. Bei der hochentwickelten Technik neuzeitlicher Justiz die es mühelos ermöglicht, dass die Besten der Nation rechtskräftig zu Tausenden in Konzentrationslager aller Arten geschickt werden können, da ist es ja schließlich nur noch Glückssache, ob man OT oder sonst ein Scarlet Letter trägt oder nicht. Wichtig für uns hier wieder, dass er erneut viele grässliche Jahre in Lagen geriet, in denen nur die Flucht in extremste, auch räumlich entlegens lokalisierte Gedankenspiele ihm ein Überleben ermöglichte. Vollkommenheiten, die ihm das Leben versagt, muss die Fantasie liefern. In der Einsamkeit der Schweigezelle spaltet sich für immer seine Persönlichkeit. Stundenlang täglich unterhielt er sich halblaut mit seinen Figuren, wird später die Frau berichten. Ungefährlich, ja unschätzbar sind solche Menschen in der Einsamkeit, wo ihr Überschuss an Bildkraft und Geltungsbedürfnis sich literarisch emanieren kann. Sobald Mai jedoch mit der Außenwelt in Berührung kommt, gerät er sofort schicksalhaft in die lächerlichsten Situationen. Mhm. Casella erzählt von einer Begegnung mit dem nun schon 55-Jährigen, wo Mai in München einem unkritischen Verehrerkreis weiszumachen suchte, er sei eben jetzt zum 22. Male nach Amerika unterwegs. Wenn er hinüberkomme, könne er sogleich anstelle des nebenbei am 2.9.1874 verstorbenen Winnetou an die Spitze von 35.000 Apachenkriegern treten. Ja, ja, auch Doktor sei er selbstverständlich. Bei der Universität Rouen seinerzeit promoviert. Sogleich steht der alte Mann als lächerlichster Schwadronneur, als widerlichster Bramarbas vor uns. Ach, Schriftsteller sollte man nie persönlich kennenlernen. Jedenfalls gelang es ihm, dem so furchtbar Gehandicapten, sich mit eiserner Energie wieder eine normale bürgerliche Stellung zu erringen. Und ein, zumindest finanziell, erfolgreicher Schriftsteller zu werden. Ja. Bezeichnet aber gleich wieder, dass er sich hochtrabende Pseudonyme zulegte. Vom noch einfach verantwortbaren Karl Hohenthal an bis zu La Tréaumont, Ernst von Linden und P. van der Löwen. Das ist von mir eine Spekulation auf deutsche Mentalität. Hermann Götsche zieht nicht, aber Sir John Ratcliffe, da klingt das Geld im Kasten. Aber für jeden Erfolgreichen kommt unvermeidlich der Augenblick, dass man sich auch mit der Persönlichkeit des beliebten Schriftstellers zu befassen beginnt. Mais Schicksal war besiegelt, als das nun auch ihm widerfuhr. Seine Gegner machten es sich leicht, zerrten seine Vorstrafen ans Tageslicht, isolierten ihn gesellschaftlich und verbitterten ihm die letzten 15 Lebensjahre aufs Gründlichste. Sie folgen durchaus einer Selbstbiografie? Naja, nun ist aber mein Leben und Streben eine reine Oratio pro domo, wenn es je eine gab. Dazu gramvoll unanschaulich, objektiv verlogen, selbst in Einzelheiten verdächtig und überhaupt unbrauchbar. Und was hatte er denn schon bis 1900 groß geschrieben, dass Sie ihn einen beliebten Schriftsteller nennen? Bei Mai muss man vier Perioden literarischer Tätigkeit unterscheiden. Er begann als Verfasser von Lieferungsromanen Elendes der Sorte. Ein ausgesprochener Kolportageschriftsteller mit erschütternd geringem Wortschatz. Ungefähr gleichzeitig läuft die zweite Gruppe. Erzgebirgische Dorfgeschichten und von keinerlei Sachkenntnis getrübte historische Novellen, zumeist vom alten Dessauer. Eine Bestie in Menschengestalt, die an beispielloser Rohheit ihresgleichen suchte. Es schließt sich an die dritte Periode, die der Reiseromane. Rohe, eilfertige Erfindungen. Wer einen kennt, kennt sie alle. Man hat seine Landschaftsschilderungen gerühmt, ja. Dazu darf man allerdings nie etwas wirklich Gutes gelesen haben. Voll der stereotypsten Wachsfiguren. Sechsmal wird in jedem Buche der Held gefangen und ebenso oft wieder befreit. Und das liegt in der Entstehungsweise begründet. Zuerst sind nämlich nur Einzelepisoden in Zeitschriften erschienen, aus denen Mai dann später Romanbände zusammensetzte, die Nahtstellen verschmierte, Unstimmigkeiten möglichst ausglich und so weiter. Das erklärt allenfalls ihre Entstehung, entschuldigt sie aber nicht. Nun ja, ganz modern ist ja zurzeit seine Politik der Stärke, der Henry Stutzen überzeugt als MP. Unerbittlich gütiger Apostel auf Volkswagen-schnellen Pferden, die Bösen werden gejagt, hiebt, die Guten siegen lächelnd und prophezeien bei Gelegenheit was Weniges. Gut, seine ersten drei Epochen, muss ich es nicht zugeben, sind literarisch nicht ernst zu nehmen. Ich will Ihnen sogar selbst noch Material für Invektiven liefern. Wie reizend spielen patriotische Gefühle bitte nein? In dieser Beziehung war er der platzsohlige Philister in Reinkultur, wie er nach 70, 71 voll erblühte. Die Deutschen sind das Salz der Erde und die Bagdadbahn wird gebaut. Und nun, John Bull, nimm dich in Akt. Da war es ja nur ein Glück, dass er 1912 gestorben den Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Wie entsetzlich dekouvrierend hätte sich da Old Shatterhand benommen. Das ist uns ja nun erspart geblieben. Aber immerhin, als Verderber der Jugend, wie Sokrates, hat man ihn auch angeklagt. Und zweifellos kommen Grausamkeiten aller Art bei ihm vor. Auspeitschungen, unter denen die Gesichtshaut dekorativ aufreißt. Einmal wird dem Bösewicht raffinierter Kopf kahl rasiert und Wasser auf die nackte Stelle getropft, bis der Ärmste dem Wahnsinn nahe ist. Viel bedenklicher scheint mir, dass er bei seinen Bemühungen um die Form damals ganz naiv gestand. Die Wahrheit ist, dass ich auf meinen Stil nicht im geringsten achte. Ich schreibe nieder, was mir aus der Seele kommt, und ich schreibe es so nieder, wie ich es in mir klingen höre. Ich verändere nie und ich feile nie. Ein Mann, der so etwas nicht nur zugibt, sondern sich dessen gar noch öffentlich rühmt, richtet sich literarisch selbst. Es mag ja im Volk Kreise geben, die solch handwerksburschenhafte Eilfertigkeit als selbstverständliches Kennzeichen des echten, des geborenen Dichters ansehen. Aber in Wahrheit handelt es sich um nichts als um läppischen Größenwahn und freche Schlamperei. Die Bestätigung liefern die wenigen erhaltenen Manuskripte, die seitenlang nicht eine Korrektur aufweisen. Aber das wäre auch noch zu ertragen gegenüber dem gewichtigeren Einwand der Wirklichkeitsfremdheit. Obwohl ich betonen möchte, dass die Jugend noch, Gottlob meist im ehrenvollen Sinne, wirklichkeitsfremd ist. Zweifellos ist das verzeihlich schön. Nichts fataler als ein junger Mensch, der sich allzu früh schon gut in der Welt zurechtfindet. Aber es ist doch auch wieder ein Einwand mehr gegen Mais literarische Bedeutung. Welche Art ist eigentlich sein Christentum? Er scheint konfessionell nicht gebunden. Am Anfang seiner Laufbahn stehen wahrscheinlich die behäbig verantwortungslosen geografischen Predigten. Eine Perlenschnur von Plattitüden. Die Heimat des Menschengeschlechtes, Erde genannt, die sich mit einer Geschwindigkeit von 1687,5 Kilometern in der Stunde um sich selber bewegt, wiegt ungefähr 6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Und wo wäre der Verstockte, der bei 24 Nullen nicht Gottes Größe empfindet? Oder wenn er uns mit salbungsvoller Perfidie also die Biologie erklärt? Gott hat alles weiser geordnet, als der Gedankenlose begreift. Wie könnte allein die Bewohnerschaft Londons jährlich 110 Millionen Stück Austern verspeisen, wenn diese Muschel nicht eine so ungeheure Vermehrungsfähigkeit besäße? Ein grausiges Beispiel jener selbstzufriedenen Teleologie, die mit den Schrecknissen des Universums halb Atombombe, halb schleimige Schmiererei schäkert. Wie ehrfürchtig dagegen Schopenhauer. Wenn ein Gott diese Welt erschaffen hat, so möchte ich dieser Gott nicht sein. Ihr Jammer würde mir das Herz zerreißen. Und diese geografischen Predigten nennt der Herausgeber dann, wahrscheinlich in der Entdeckerfreude, ein eigenartiges Werk. Leider. Kaum eine höhere Tochter alten Stils könnte süßlicher und verblasener daherschwadronieren. Wenn das ganze Geheimnis der alten Mamsell wäre, können wir mal allerdings kurz abtun. Kein Wunder, dass bei so viel Beweis der Kraft seine Religion zuerst durchaus das Christentum eines Schwergewichtlers ist. Später tendiert er dann anerkennenswert zum Dualismus, wie ja eigentlich alle seine Bücher, zumindest inhaltlich, von dieser Spannung zwischen Gut und Böse leben. Ich resümiere. Die Produktion seiner ersten 60 Lebensjahre also ist quantité négligeable und wird früher oder später rettungslos verschwinden. Aber zu eben dem erwähnten Zeitpunkt trat die bereits angedeutete Wendung ein. Kritik und Konkurrenz begannen sich mit dem bei der Jugend zu einer unbestreitbaren Großmacht gewordenen Karl May zu befassen. Während die Konkurrenz mit Enthüllungen, also ausgesprochen schmutzigen Methoden, arbeitete, verschmähte die Kritik dergleichen unsachliche Argumenta ad hominem. Sie stellte kurzerhand und völlig berechtigt fest, dass es sich bei Mays bisher vorgelegten Werken um schriftstellerischen Bodensatz handele. Von beiden Seiten sah sich May, der inzwischen eine schöne Villa bei Dresden hatte bauen können, gefährdet. litt er schon unsagbar unter den abgefeimten Attacken der Neider, so fast noch mehr unter der kühlen Feststellung der Fachgenossen, dass er, künstlerisch betrachtet, ein Mann fünften Ranges sei. Bei einer Skala von bestenfalls 6. Seine verunglückte Erwiderung bestand zunächst in der Ausrede, dass alle seine Schriften von der ersten an nur symbolisch gemeint gewesen seien. Eine Tatsache, von der bisher keiner seiner Leser, auch der Bestwillige, nicht etwas gemerkt hatte. Schon die sporadische Art der Entstehung seiner Bücher verbietet den Glauben an einen von langer Hand vorbereiteten Plan. Und jetzt, an der Schwelle des Greisenalters, von gehässigen Gegnern wieder in umheulteste Isolation gedrängt, sich auch künstlerisch herausgefordert dünkend, beginnt May den Nachweis zu führen, dass er alle seine Bücher von Anfang an nur symbolisch gemeint habe. Er beginnt die letzte, die vierte Schaffensperiode und nun wird es auch für uns wahrhaft ernst. Was für Voraussetzungen bringt May für die beabsichtigte Gleichnisdichtung denn mit? Ich würde ihn doch jetzt nach abgelieferten 50.000 Druckseiten nur noch einen abgenützten Vielschreiber nennen. Und Sie hätten Unrecht. Durch die vorhergehenden, allerdings gefährlich umfangreichen Handübungen hat er sich eine, wenn auch noch so fragwürdige, Schreibtechnik erworben. Durch seine in Steppe und Wüste lokalisierten Gedankenspiele sich die Direktheit und Naivität des Nomaden errungen. Sein geliebter Orient, zu kluger Schonung und Erholung der Fantasie verlegte er ja die Handlung grundsätzlich abwechselnd nach Amerika oder Nahost, ist ohnehin die unverwüstliche Heimat von Tausend und einer Nacht. Und das vor allem unterscheidet May, den tiefsinnig fleißigen Gedankenspieler, vom süchtig faulen, dass er interessiert, verdutzt beginnt, Arabisch zu lernen. Man muss sich ja mit dem im eigenen Innern Begegnenden zünftig unterhalten können, wie? So sorgt er allmählich dafür, dass die arrogante Fabel vom allwissend mächtigen Ich Old Shatterhands und Karabenemsis langsam zur Wahrheit wird. Nun, dieses vielfach angegriffene Ich seiner Romane ist ja im Grunde weiter nichts als die grammatische Form, die sowohl dem Leser als auch dem Dichter die notwendige Identifikation mit seinen Gestalten erleichtert. So ist es bei Dante wie im Werther, im Taugenichts wie im Steppenwolf. Und es wäre lächerlich, den Dichter hundertprozentig damit identifizieren zu wollen. Nun hatte aber, wie gesagt, May die Behauptung aufgestellt, dass dieses Ich nichts als der Jedermann sei. Die Wüsten seiner exotischen Kriminalromane, gleichzeitig Wüsten des Geistes. Flux erfindet er einmal mehr die uralten Gleichungen Weiß gleich Licht, gleich Gut, gleich Gott. Und da man ihm solche Feinheiten a posteriori nicht glauben kann, geht er an die Arbeit des Beweises. Das beste Beispiel, wie diese Reihe der Alterswerke beginnt, ist das kleine Stück vom Zauberteppich. Zu Isha, dem im ganzen Morgenland bekannten Teppichweber, kam Yusuf el-Kürkci, der ebenso berühmte Musanif, um einen Teppich zu bestellen, der Eigentum seines Freundes Masak, des jungen Kutubi, werden sollte. Wenn man nun das türkische Wörterbuch zur Hand nimmt, ergibt sich schon bei der simplen Übersetzung, wie Karl May sich zunächst die Praxis der Symbolik vorstellte. Bitte noch einmal da capo. Zu Ijan, das ist der Monat Mai, er selbst. Aha. Zu Ijan, dem im ganzen Morgenland bekannten Teppichweber, also Spinner gleich Schriftsteller, kam Yusuf el-Kürkci. Josef der Kürschner, also der bekannte Geheimrat und Herausgeber. Der ebenso berühmte Musanif, heißt Autor, um einen Teppich zu bestellen. Ergo ein Buch. Das Eigentum seines Freundes Masak, des jungen Kutubi, werden sollte. Wobei Mase Ziege heißt. Masak also etwa Zieger. Und eben das war der Name eines damaligen jungen Verlegers. Ich erzähle rein deutsche Begebenheiten im persischen Gewande. So sagt May einmal naiv in seiner Selbstbiografie. 1900 nun, als die endgültige Wendung zur Symbolik eintrat, war er gerade mitten in seinem vierbändigen Roman Vom Reiche des silbernen Löwen. Die zwei ersten Bände lagen bereits vor. Ganz der zum Überdruss geläufige, gobelinbunte und flache, unerbittliche Wechsel von Raufereien und Vergebungen. Nun aber, umhechelt von der Meute von Angreifern aller Schattierungen, in seiner bürgerlichen und künstlerischen Existenz entscheidend bedroht, griff May zum ersten, natürlichsten Mittel der Selbsterhaltung, sich all den Ekel und Ärger vom Halse zu schreiben. Und es beginnt eins der allermerkwürdigsten Schauspiele. in solchem Umfang literarisch ohne Parallele. Der einzig mögliche Vergleich ist der mit den ewig besehenswerten Türkennummern der fliegenden Blätter von 1848. Damals nämlich, als politisches Oppositionsblatt durch Zensurschikanen verärgert, beschloss man, angeblich die Redaktion des Witzblattes in die Türkei zu verlegen. Was sich dahingehend auswirkte, dass in der nächsten Nummer zwar die alten wohlbekannten Typen unverändert wieder auftraten, aber, und Spitzweg hat unvergänglich Komisches hier beigetragen, aber alle mit Turbanen versehen. Und so erscheinen sie auch auf den 1200 Seiten von Maissilbernem Löwen. Die beiden Frauen, seine Verleger, Gegner und Freunde, alle in Burnus und Taik. Dies ist ja wohl die erste und verzeihlich leichteste Art einer Verschlüsselung. Der eigene Lebenslauf bietet sich dar zur Deutung. Kindlich ergötzt und boshaft erfindet man Decknamen, zum Teil entzückend in ihrer Bildhaftigkeit. Sich selbst kann man auch einmal herzhaft rühmen und die Feinde werden nach alter guter Dante-Sitte in die Höllentöpfe gesteckt, die am dichtesten beim Feuer stehen. Das ist menschlich begreiflich, Dichtung als Sicherheitsventil. Aber ich möchte festgehalten wissen, dass ein solcher Maskenball noch keine Allegorie ist. Nicht Mystik, sondern Mystifikation. Aber geben Sie erst einmal kurz den Inhalt der beiden Bände. In Südpersien liegt, umrahmt von hohen Bergen, das Tal Jamikun. Der Leser Karl Mais. Hier herrscht er als Ustad, als Meister. Ihm unterstellt der eigentliche Scheik des Völkchens, der Peder, der die Gedanken des Meisters sogleich ins Praktische überträgt. Das ist sein Verleger Fesenfeld. Mhm. Und wie leben die Karl-May-Leser denn dort in ihrem Paraiso Terrestro? Ja, das ist natürlich über allen literarischen Himmelreichen der schwächste Punkt. Man lebt dahin in edler Einfalt, stiller Größe, erschreckend ohne Details, sind ja auch gar keine möglich, gewiss man. Lächelt verinnerlicht zwischen Rosenbüschen, hört Predigten, Harfen, Glockenklang. Also die üblichen himmlischen Pflastertreter. Und sein Selbstporträt? Er erscheint sogar gleich doppelt. Mai als Karabenemsi besucht Mai den Ustad. Er war, wie bei allen alternden Starkgläubigen scheinbar unvermeidlich, nun auch unfehlbar geworden. Und voll der widerlichsten, eben nur noch offiziell erklärbaren Selbstgefälligkeit. Er sieht aus wie Abraham, der Erzvater, besitzt ein ehrfurchtgebietendes Antlitz mit der dazugehörigen tiefen, klangvollen Stimme darin. Sein Geist verschmäht schon längst die Oberfläche des Lebens, er schöpft nur noch aus der Tiefe, sagt er bescheiden von sich. Apostrophiert sich bei Gelegenheit, aber auch im noch höheren Ton. Jahrtausende haben da unten gebaut, stark und fest, wie für endlose Zeiten, und doch vergeblich für die Ewigkeit. Und da kommst du, o Ustad, du Unbekannter, du, der du dem Auserwählten von Chaldäa gleichst. Auch er hat also die bei Unbefangenen so fatal wirkende Überzeugung, Gottes spezieller Vertrauter, sein Buddy zu sein. Sagen wir lieber so, in dem Tornado von Schmutz und Hass, der sich um ihn drehte, musste er, um nur überleben zu können, sein Selbstgefühl zugleich grotesker Höhe steigern. Denn er hat Feinde ringsum. Im Süden streifen die Massaban, die Unseligen, in denen er die gierigen Schundromanverleger seiner früheren Jahre versinnbildlicht, die vom geistigen Diebstahl lebenden. Die Hauptgefahr aber droht von Nordwesten her. Nordwest von Persien aus gesehen. Die Himmelsrichtung ist in diesem Fall zur Entschlüsselung wichtig. Dort hausen nämlich die mächtigen Taki-Kurden. Taki gleich Fromm. Und sie werden so charakterisiert. Die betreffenden Kurden führen diesen Namen, weil sie wegen des Glaubens sehr streng gegen andere sind und mit großer Bestimmtheit behaupten, dass nur sie allein den Himmel erlangen werden. Allein selig machen steht wohl an anderer Stelle. Jeder nicht ganz Gleichdenkende wird als verdammenswerter Ketzer betrachtet und mit unnachsichtlicher, herzloser Strenge verfolgt. Zur Ergänzung werden sie auch noch Ultras genannt oder denkschwache Eiferer, die Fatima noch über Mohammed setzen. Am Freitag beten sie nicht, sondern plärren, plappern und murmeln gebetsmühlig. Und eines schönen Tages kommt ins Dorf gar ein Scheik-ul-Islam, eingeritten. Einer der höchsten Würdenträger der Taki, dem Tausende von Seelen von Allah anvertraut sind und der von sich behauptet, dass er Allahs Auserwählter und der Inbegriff des ganzen Koran sei. Er wird begleitet von einem Seligen, einem Heiligen, einem Hauptpriester und zwei Generälen. Und man erinnere sich, dass etwa die Jesuiten, die Kompanie Jesu, unter Ordensgenerälen stehen. Dieser Scheik ul-Islam macht dem Ustad den Vorschlag, auch der Meister der Taki zu werden. Also alles noch einmal ungeschminkt zusammengefasst. Demnach ist eines schönen Tages irgendein höherer katholischer Würdenträger bei Mai erschienen und hat ihm den Antrag gemacht, für dahin offiziell im katholischen Sinne zu werben? Zweifellos. Und wir lesen manch feine Einzelheit. Zum Beispiel hat Allahs Türsteher... Wer dächte da nicht an Petri Schlüsselgewalt? ...sich zunächst als Katib verkleidet. Das heißt aber arabisch Schreiber. Und es passt verdächtig gut, dass es um 1900 tatsächlich einen katholischen Kirchenfürsten dieses Namens gab. Leider lässt uns hier wieder einmal mehr die noch sehr am Argen liegende biografische Forschung im Stich. Aber an der Sache selbst kann kein Zweifel sein. Und wie reagiert Mai, ja selbst längst der Auserwählte Allahs, auf solche Offerte? Wir greifen damit zwar vor, aber er wirft Allahs Pförtner hinaus. Der Gerechtigkeit halber sei erwähnt, dass es bei den Taki auch eine gemäßigte Partei gibt, mit der Mai dann noch zu einem Modus Vivendi kommt. Aber wieder zurück. In Karl Mayestan erhebt sich, angelehnt an eine mächtige Bergwand, ein uralt riesiges Bauwerk. Das unterste Stockwerk, wuchtig, düster, allem folgenden Fundament, steht entleert. Das nächste darüber mahnt an Altiranisches, an Parsismus. Über ihm, im Wiedernächsten, nur einige verstaubte Gegenstände noch, gesprungene Tafeln, etwas Siebenarmiges. Ganz oben, scheinbar mitten im Ausbau erstarrt und unterbrochen, ein Gedränge zahlloser Türmchen und Küppelchen, Fialen und Campanile, lächerlich zerspalten. Also alte Kirchen, Lehrgebäude, in jedem konkreten wie abstrakten Sinne des Wortes. Vom düsteren Heidenturm bis zur Sektenvielfalt der Christianer. Dies eindringlich allegorisch gelungene Rottenborough der Religionen nun wünscht der besuchende geistliche Würdenträger, um jeden Preis zu erhalten. Denn es gehört auch zu den Dogmen seines Stammes, dass selbst der Wahn heilig wird, wenn er so lange währte, dass er durch sein Alter zur Ehrfurcht mahnt. Die Rolle der Tradition im Katholizismus. Aber in dieser imponierenden Spionagezentrale treibt auch noch eine zweite große Klasse von Gegnern ihr Unwesen. Zu den frommen Lichtern haben sich, Mai zu vernichten, die gottlosen Schatten gesellt. Ein Geheimbund, weit verbreitet über alle Lande, unterirdisch wühlende und raffende Gesellen, die sich an Worten erkennen, an Ringen und Heimlichkeiten mancher Art. Ihre persischen Namen bedeuten übersetzt etwa Sozialdemokraten, Freimaurer, Atheisten. Und an ihrer Spitze steht hoch und finster der oberste aller Schatten, der Feind par excellence, Ariman Mirza. Prinz Teufel. Sehr angenehm. Darf man wissen, wie diese Maske aussieht? Ein schöner Mann, unleugbar. Aber von der verdächtigen Schönheit Lokis. Prächtig gekleidet, obwohl die Goldtressenfülle und die Riesendiamanten unecht zu sein scheinen. Bemerkenswert seine Stimme. Kraftvoll war sie und wohllautend, der feinsten Abtönung, der unwiderstehlichsten Überredung fähig. Plötzlich aber klang sie zischend scharf, schrill, widerlich rau. Es war die Stimme eines Verführers, aber auch eines grausamen Befehlshabers. So, so. Wer könnte das denn sein um 1900 in Persien? Ja, im Reich der Zentavestas und Zarathustras. Oh. Über und über ist Ariman Mirza mit Waffen behängt. Ah, wer kommt denn da? Du sollst den Krieg mehr lieben als den Frieden und den kurzen Frieden mehr als den langen. Immer wippt ihm in der Hand die Peitsche. Nach dem Takt meiner Peitsche sollst du mir tanzen und schreien. Oder gehst du zum Weibe? Seine Methoden fasst er an einer Stelle so zusammen. Ich will Edles erreichen, indem ich das Gemeine knechte. Ihr wollt das Niedrige erheben, indem ihr das Hohe bekämpft. Herrenmoral und Sklavenmoral. Bis in Kleinigkeiten hinein erkennt man den Antipoden. Es gibt ja gar kein Ende, hohnlacht Ahriman dem Ustad, der ihn vor dem Tode warnen will, die ewige Wiederkunft ins Gesicht. Einmal sagt der Schwachheitshassende von sich, ich bin geladen wie eine aufrichtige Kanone. Wie oft und markant hat Nietzsche sich mit seiner Artilleristik gebrüstet. Ich habe die große Kanone, ich schieße die Zukunft der Erde in zwei Stücke. Und wie bezeichnend, dass er der Kaiser der Schatten ist. Ein Satz aus dem Ecce Homo genügt als Beleg für die Berechtigung solcher Allegorie. Damals, es war 1879, legte ich meine Basler Professur nieder, lebte den Sommer über wie ein Schatten in St. Moritz und den nächsten Winter, den sonnenärmsten meines Lebens, als Schatten in Naumburg. Dies war mein Minimum, der Wanderer und sein Schatten entstand währenddem. Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten. Also gleich viermal Schatten in einem kleinsten Absatz. Natürlich ist Ahriman stolz wie Luzifer, ganz Empörer, der sich dünkt, Gott gleich zu sein. Wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein? Tja. Aber ist diese Ihre Deutung denn auch wirklich gesichert? Na, du. Auf den kühnen Wegen allegorischer Interpretation weiß man ja mancherlei Inhalte zu finden. An solcher bisher verachteten Stelle einer Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche zu begegnen, wäre ja unerwartet gespenstisch. Unheimlich amüsant, wie das Ungeheuer aus dem Loch Ness oder eine fliegende Untertasse unter der Serviette. Hören Sie nur weiter. Er, Ahriman Mirza, dem er selbst zugibt, dass er seinen Hass immer Hass genannt hatte und zu stolz war, fast möchte ich sagen, zu ehrenhaft, um im Verborgenen zu wühlen. Oh, das ist schön, das hätte ich mir gar nicht zugetraut. Natürlich muss auch dieser Ahriman vor dem Ustad zugrunde gehen. Sie wissen, wie Nietzsche starb? Ja, im Wahnsinn. Also fällt auch Ahriman in geistige Umnachtung. Und man ist gut informiert gewesen. Brach Nietzsche in Turin neben einem Droschengall zusammen, so sinkt auch Ahriman auf sein totes Pferd nieder. Sie sagten, dass May gut informiert gewesen sein muss. Lässt sich denn nachweisen, dass er Nietzsche überhaupt gelesen hat? Das Verzeichnis von Mays Bibliothek ergibt, dass er einen Band Gedichte und Sprüche von Nietzsche besaß, dazu 8 Bände gesammelte Werke, weiterhin ganz auffällig und eindeutig als Zeichen der Beschäftigung mit ihm, nicht weniger als 6 Bände über Nietzsche, das war damals 1900 enorm. Ja. Das in der Villa Shatterhand Nietzsche nicht verstaubte, beweisen auch die Aufsätze von Mays zweiter Frau, die gern einmal ein ganzseitiges Zitat aus der Morgenröte anhängt. Eine weitere Pikanterie für den Kenner ergibt sich daraus, dass der hier analysierte Silberne Löwe 1902-3 in der speziellen Nietzsche-Landschaft zu Riva am Gardasee geschrieben wurde. Wie eingehend May sich eben zu jener Zeit mit Nietzsche beschäftigte, belegt auch ein Brief vom 14. Oktober 1902, wo er ihn sprachlich kritisiert. Was? May schulmeistert Nietzsches Sprache? Warten Sie nur, die Sache geht anders aus, als Sie denken. Es heißt da... Können Sie jemanden bewundern, der es fertig bringt zu schreiben... Die Naturwissenschaft der Tiere bietet ein Mittel, diesem Satz wahrscheinlich zu machen. Statt Naturwissenschaft der Tiere müsste es doch wohl zumindest Naturwissenschaft von den Tieren heißen. Aber selbst so, wo lebt der Mensch, dem dafür nicht Zoologie einfiele? Dann weiter. Sie bietet ein Mittel. Er meint wohl, sie bietet Material dar. Auf gut Deutsch jedenfalls hieße Nietzsches Schwulst, die Zoologie könnte vielleicht Beweismaterial liefern. Und das ist einer, der von sich rühmt, an einer Seite Prosa zu arbeiten wie an einer Bildsäule. Sie sehen, May kannte seinen Mann unangenehm gut. Ja, aber sagen Sie, ist der angeführte Unfug denn aber auch wirklich von Nietzsche? Ich habe die mir natürlich auch nicht geläufige Originalstelle nur durch Zufall gefunden. Es ist unleugbar der Aphorismus 377 aus Menschliches allzu Menschliches. Herz, was willst du mir? May ist überhaupt viel feiner, als Sie vermuten. Er treibt Ahriman in den Wahnsinn, indem er sich ihm als Doppelgänger zeigt. Gekleidet wie er, mit Halbmaske und Peitsche, sehen sich Ahriman und der Ustad zum Verwechseln ähnlich. Wie betroffen muss May die Erkenntnis gemacht haben, dass man seine Helden, man denke an Halef, der nichts Schöneres kennt, als seine geliebte Karbatsche tüchtig sprechen zu lassen, ohne weiteres zum Übermenschen stempeln könnte. Naja, die Kongruenz beweist ja jenes Dritte Reich, wo man sich synchron auf die blonde Bestie des einen und die Winnetous des anderen berufen konnte. Durch Auseinandersetzungen wie die erwähnten, mit Katholizismus und Zarathustrerei, gewinnt der Silberne Löwe schon entscheidend an Niveau. Noch mehr aber hebt ihn ein anderes aus der Wasserflut der früheren Wende. Die erstmalige Bemühung um die Sprache. Mitten im Prosatext, zunächst liest man darüber hinweg, erscheinen Jamben, bilden Reihen, ganze Ketten von Blankversen fliegen auf, bis es am Ende Seiten fünffüßiger Jamben werden, sogar vermischt mit den schwierigen sechsfüßigen oder präziser Trimetern. Hinzu kommt die orientalische Bildhaftigkeit des alten Nomaden, der den Dichter auf seinem Pegasus beschreibt. Nicht anspruchsvoll als Gedicht deklariert, nein, bescheiden, selbstverständlich, mitten im Text. Das war das Ross der Himmelsfantasie, der treue Rappe mit der Funkenmähne, der keinen anderen Menschen trug als seinen Herrn, den nach der fernen Heimat suchenden. Sobald sich dieser in den Sattel schwang, gab es für beide nur vereinten Willen. Die Hufe warfen Zeit und Raum zurück. Der dunkle Schweif strich die Vergangenheiten. Des Laufes Eile hob den Pfad nach oben. Dem harten Felsen gleich ward Wolke, Dunst und Nebel, und durch den Äther donnerte das Rennen hinauf, hinauf ins klare Sternenland. Und jene wunderbare Kraft von oben, die aus den höchsten aller Sonnen stammt, sprang in gedankenreichen Funkenschwärmen vom wallenden Behang des Wunderpferdes hell leuchtend auf des Dichters Locken über und knisterte versprühend in das All. Nicht eben überwältigend, aber immerhin, ich hätte es nicht erwartet. Mit den schon erwähnten alten Lehrgebäuden befasst sich ein höchst bedeutsamer Traum meist. Unter den bröckelnden Hallen gähnt ein schwarzes Seebecken, in welches Schatten und Taki die ihnen Widerstrebenden stürzten. Allah, was fallen will, das soll man auch noch stoßen, wie? Aus all der gequälten Architektonik der Religionen, von vornherein zum Einsturz verdammt, wird am Ende das Gebet frei. Die einfach ungekünstelte, keiner kostümierten Zwischenhändler bedürfende Verbindung zwischen Mensch und Gott. Die unvorbelastete, wo sich kein Seil der Bekenntnisse mehr vor dubiose Paradiese spannt, wie Maisie überraschend eindringlich beschreibt. Ich ritt davon in dieses vielgerühmte Himmelreich hinein. Fragst du mich vielleicht, wie lange es dauerte, bis ich es kennengelernt hatte? Ein ganzes, ganzes Menschenelend lang. Soll ich beschreiben, was ich sah, was ich entdeckte? Schon gleich am ersten Tage blieb ich nicht allein. Der Menschheitsjammer kam zu mir und weinte mir aus tiefen Augenhöhlen zu. Er hat mich nicht verlassen bis zum letzten Schritt. Das Erdenweh gesellte sich zu mir. Es kroch zu mir aufs Pferd und schlang die Arme fest um meine Hüften. Des Lebens Elend fasste meinen Bügel und schleppte sich an meiner Seite weiter. Es kam die Not gerannt und griff in die Kandare, um mich in meiner Richtung zu beirren. Um die zerbrochenen Säulen einstiger Heiligtümer schlug die Narrheit ihre widerlichen Kapriolen. Aus ausgetrockneten Quellen träumte die Gleichgültigkeit in Lumpen, die ihre Blöße kaum bedecken konnten. Die Scheinheiligkeit andächtelte vor eingestürzten Kapellen, für deren Erhaltung sich keine Hand gerührt hatte. Nicht übel, unverächtlicher Wortschatz. Obwohl vielleicht etwas zu undulatorisch. Und ob ihm Zarathustra nicht doch ein wenig die Zunge gelöst hat? Nur kein Neid, jedem das seine. Leider verbietet die Länge der Stelle, hier die Erlebnisse meist in den Labyrinthen der alten Lehrgebäude zu verlesen. Unvergleichlich höhlenhaft, Voyage au centre de la Terre. Ein Gemüt so einfach gefügt, dass es schon wieder an Tiefsinn grenzt. Jedenfalls sind hier orientalisch tingierte Symbolik, moreskentänzerhaft verlarvte Biografika in einer Transformation, die keine Verzerrung ist, und ein unerwartet erstaunlicher Überschuss an Formgefühl derart gekoppelt, dass die beiden letzten Bände dieses Silbernen Löwen eine Auto- und Psychobiografie einziger Art geworden sind. Vermutlich eine Art botanischer Kuriosität. Und das also ist Mais Höchstes? Noch nicht ganz. Zwar komponiert er sogar ernste Klänge, er war Orgelspieler, veröffentlicht auch ein ziemlich ungenießbares Lesedrama, Babel und Bibel. Sie hörten zu Anfang schon von der Geisterschmiede. Sogar einen Band Lyrik. Gedichte? Das wäre ja... Ach, das ist etwas, was besser nicht wäre. Vergebens warnte ihn sein Verleger, solche Banalitäten zu publizieren. Die Himmelsgedanken, Goldschnitt rundherum, sind eigentlich nur durch die Naivität bemerkenswert, mit der May einleitend Gott Vater zu sich sprechen lässt. Ich lieh dir diese Lieder, sie sind mein Eigentum. Wer sie also verreist, versündigt sich eigentlich an Gott. Das ist gar nicht dumm eingefädelt. Ganz abgesehen einmal von den vielen sechselnden Reimen auf Sieden und Blieten und Preichen und Zeichen gibt dies hier, passen Sie mal auf, ein gutes Bild von der sagenhaft primitiven Formelhaftigkeit seiner Reimereien. Es war im Wald, die Bäume alle schliefen. Der Mond belauschte lächelnd ihren Traum. Die Schatten lagen ruhig in den Tiefen. Die Welle küsste still des Weihers Saum. Na, bitte, schon allerhand, nicht wahr? Aber hier, noch anders. Ich schlafe ein an meiner Mutter Brust. Oh, welche Wonne, welche seelische Lust. Die Mutter ist so fromm, sie ist so rein. Und ich will so wie sie auch immer sein. Und das zu einer Zeit, wo selbst der Expressionismus längst begonnen hat. Ja, es ist unsagbar erbärmlich. Ganz selten, um präzise zu sein, zweimal, gelingen ihm allerdings auch Zeilen wie solche. Ich bin so müd, so herbstesschwer und möchte am liebsten scheiden gehen. Die Blätter fallen ringsumher. Wie lange, Herr, soll ich noch stehen? Ich bin nur ein bescheiden Gras, doch eine Ehre trag auch ich. Und ob die Sonne mich vergaß, ich wuchs in Dankbarkeit für dich. Ich bin so müd, so herbstesschwer und möchte am liebsten scheiden gehen. Doch brauche ich der Reife mehr, so lass mich, Herr, noch länger stehen. Ich will, wenn sich der Schnitter naht und sammelt Menschengarben ein, nicht unreif zu der Weitersaat für dich und deinen Himmel sein. Reminiszenz an Klopstock, Saat von Gott gesät, dem Tag der Gaben zu reifen, wie? Mag sein. Wäre er nur beim silbernen Löwen stehen geblieben, hätten Sie recht mit Ihrer Formulierung von der botanischen Kuriosität. Als nächstes jedoch wagte er sich endlich an sein Kindermärchen von Sitara, dem Stern, und dessen Kontinenten, Ardistan und Dschinnistan. Ein Leben lang hatte ihn der Stoff beschäftigt. Nun, fast 70-jährig, reitet Karabenemsi auch dorthin. In einem pränatalen Zustand beginnt das Buch. Vor aller Geburt flüstern Seelen mit Seelen. Als unverkennbarer Schutzengel wird der Held nach Ardistan gesandt. Zur tönernsten Erde hernieder. Ganz recht. Ein Edelmensch nämlich soll auf seinem Pilgrimsprogress von dieser Welt in die nächste höhere geleitet werden. Nur, dass bei Banyan alles puritanisch hölzern bleibt, während Mai in blühender, nackter Mystik wuchert, bei der wir die Kühnheit und Anmut des Fortschreitens von einer Gedanken- und Bilderreihe zur anderen, ohne uns etwas zu vergeben, bewundern dürfen. Er verschafft sich zudem gewichtigste Vorteile über den beschränkten Engländer dadurch, dass er mit einer seelischen Entwicklung aufs Geschickteste eine historische und religionsphilosophische koppelt. Nach der Überfahrt im Schiff Die Geburt landet der Held zunächst an den sumpfigen Gestaden der Usul. Der Usul? Eines schwerfällig sesshaften Urvolkes, verstrickt in Schamanentum und Mutterrecht, Pfahlbauern im Urschlamm und athletische Angler. Hier findet er ein Kind Gottes, den Edelmenschen, eingesperrt in den Stachelkäfig des Aberglaubens, heulend umkreist von Geschlechtlichkeiten, symbolisiert in den bärenstarken Hunden er und sie, die aber durch Kreuzung mit Dschinnistan-Rassen zu Bruder und Schwester veredelt werden können. Also etwa im Sinne des späten Tolstoi, Kreuzersonate und so fort? Ja, wenn Sie wollen. Mai befreit den schönen, riesenstarken und reinen Erdengast und geleitet ihn durch mohammedanisch-feindliche Reitervölker, durch lamaistische Städte, hinauf nach Dschinnistan zu Gott. Der erscheint persönlichst als liebevoller Vater, der den Sohn in die Arme schließt. Für Feinde aber auch der Emir von Dschinnistan an der Spitze seiner Panzerreiter, ganz Herr der Heerschar. Also christliche Mystik in Reinkultur. Ja, und zwar in weit vielfältigerem, farbigerem und künstlerisch konkurrenzfähigerem Sinne, als Sie annehmen. Ergreifend wird da etwa die Friedenssehnsucht der Menschen als Schrei nach Wasser gestaltet. In den Bildern der steinernen Brunnenengel, auf den versandeten Sockeln nur die Spuren von Vogelfüßen, umheult vergessen von kriegerischen Wildvölkern. Stand nicht solch ein Brunnenengel in seiner Radebeuler Villa? Ja, das wohl, aber das ist nur belanglos wichtig. Ja. Jedenfalls ist dieses 1000-Seiten-Buch von Aristan und Dschinnistan nicht nur, wie Mai vor allem wollte, zur Lektüre für den Kaiser, für einflussreiche Menschen gedacht. Für die wohl am allerwenigsten. Sondern der auch uns Außenstehenden geheimnisvoll zugängliche Beleg für das Vorhandensein einer eigenartig geschlossenen Gedankenwelt. Eines Binnenreiches, wohl vergleichbar dem Orplid Mörikes oder der Gondelwald der Brontis. Also auf in die Buchläden und diese vier Bände gesichert, wie? Hier muss ich leider schon wieder Halt rufen. Denn Sie haben damit ein überaus trauriges Kapitel berührt. Vielleicht haben Sie als Verehrer des Exakten sich schon gewundert, dass ich bei keinem meiner Mai-Zitate eine verlässlich verbindliche Seitenzahl gab. Das ist nicht meine Schuld. Obwohl es seit über 40 Jahren einen Karl-May-Verlag gibt, sind sämtliche Bände im Lauf der Zeit überarbeitet, das heißt verändert worden. Tempelschändung ist es ja nun freilich nicht, weil die meisten Bände, wie Sie selbst zugaben, keinerlei Tempel sind. Schon. Ja. Aber worin bestehen diese Veränderungen? Sind sie erheblich? Einmal wurden sämtliche Fremdwörter mitleidlos übersetzt, um er auch äußerlich zum absoluten Volksschriftsteller mit unverdächtig geringem Wortschatz zu stempeln. Und wie übersetzt? Wenn ursprünglich einer sich als eigenen Fetisch verehrte, wird neu sein eigener Herr daraus, wenn dem Bearbeiter wenigstens noch Abgott eingefallen wäre. Aus Parabel, also Gleichnisdichtung, wird neu eine abgesägt simple Schrift. Aus der Klinge, die in der Faust des Parakleten funkelt, also einem klangvollst religionsphilosophischen Begriff, wird das lippenpfeifende die in der Faust des Vorverkünders funkelt. Sinnloser Purismus, der arme alte Mann. Leider, man hat das Erbe nicht behütet und ging noch viel, viel weiter. Es gibt ja wohl kein erschütternderes Schauspiel, als wenn ein Mann, der jahrzehntelang wertloses Zeug produzierte, sich nun im Alter mächtig aufrafft und die Feinde im eigenen Lager vereiteln aufs Plumpste. Solch anerkennenswerte Steigerung. Ja. Wenn Mai seine schon mehrfach heut belegten Jamben wallen lässt. Die Sättel waren hohe Throngestelle mit farbenreichem Teppichwerk belegt, mit Fransen und mit Federschmuck behangen, so dass der Reiter, falls es ihm gelang, sich auf der stolzen Höhe festzusetzen, und wenn er jene Fantasie besaß, die leidenschaftlich gern auf Höckern reitet, sich leicht als Allahs Liebling dünken konnte. Hast du auch dieses Bild verstanden, Sidi? Also, untadelige Blankverse. Im gewollten, geheimnisvoll gehobenen Halbsingsang des Märchenerzählers. Absichtlich primitiv die Zäsur, meist am Ende der Zeile. Dann macht die jetzt vorliegende Neuausgabe in unbegreiflicher Geschmacklosigkeit daraus: Die Sättel waren hohe Throngestelle mit farbenreichem Teppichwerk belegt. Und nun geht's los mit der Verbesserung. Passen Sie auf. Mit Fransen und Federschmuck behängt, sodass sich der Reiter, falls es ihm gelang, sich auf der stolzen Höhe festzusetzen, bei einiger Einbildungskraft leicht als Allahs Liebling dünken konnte. Hast du auch dieses Bild verstanden, Effendi? Und so rollt der Schüderum voll abgeburkster Jamben dahin in grobschlächtigstem Pumpertakt. Wenn Mai an verwickelten Traumtüren eine dunkle Schattenhaftigkeit sich tief verneigen lässt, so wird aus dem glücklich geprägten, larvenhaft vielgliedrigen, grotesk auf I geknickten Wort in der Neubearbeitung ein stümperhaft nichtssagender Schatten. Warum um Himmels Willen solche Verstümmelung? Ja, warum? Ein ausgesprochener Feind des alten Mannes hätte dergleichen nicht boshafter ersinnen können. Ewiges Rätsel des Verlegerherzens. Um es mit einem Wort zu sagen, in dem einzigen vierten Bande des Silbernen Löwen, einem Buch von 640 Druckseiten, weist die kastrierte Neubearbeitung, abgesehen davon, dass 30 Seiten Text einfach ausgelassen werden, 10.000 Textvarianten auf gegenüber der Editio Princeps von 1903. Das wäre allerdings eine himmelschreiende Zahl, eine philologische Exorbitanz. Hat der Verlag denn gar nichts Positives geleistet? Tja, ich weiß nicht recht. Die Mittel dazu waren reichlich vorhanden. Man hat zum Beispiel 20 Bände Karl-May-Jahrbücher veröffentlicht, in denen schätzbares biografisches Kleinmaterial dicht neben knolligsten Lobgedichten 13-Jähriger steht. 2/3 der Papiermasse ist unbrauchbar. Am bezeichnendsten ist, dass es sich ein Taki, Kaplan Kandolf, nicht hat nehmen lassen, sich in den Millionenerfolg einzuschalten. Als die Zahl von einigen 60 Bänden scheinbar noch nicht ausreichte, erbot er sich, Fortsetzungen zu liefern, von denen zumindest eine dann auch ganz ungeniert im gutgehenden Serieneinband den unersättlichen Leserkindern aufgehängt wurde. Also genau das, wogegen May sich einst im Silberlöwen gewehrt hatte. Schade. Es ist ohnehin so bedauerlich, kinderleicht, ihn zu widerlegen. Jedenfalls, wenn es noch keine ernsthafte Karl-May-Forschung gibt, der Karl-May-Verlag hat sein gerüttelt Maß von Schuld daran. Was wäre also Ihrer Ansicht nach hier zu tun? Was Not tut, um das bisher geübte abscheuliche Verfahren zu neutralisieren, wäre Folgendes. Wir haben heute nicht mehr den Originaltext, weder des Silberlöwen noch von Ardestan und Dschinnistan. Dies aber sind die einzigen wahrhaft ernstzunehmenden, unbedingt aus der geistigen Quarantäne zu erlösenden Bücher Mais. Was im Vorbeigehen gesagt schon dadurch belegt wird, dass sie die geringste Auflagenziffer der Bandreihe aufweisen. Deshalb ist es als erstes erforderlich, einen gesicherten Text dieser Bände herzustellen, vermittels Buchstaben- und zeichengetreuer Veröffentlichung der Handschriften. Dazu als Fußnoten die Varianten der noch von May selbst durchgesehenen Ausgaben. Ich würde bei Mays Tendenz zum Schlüsselroman... Also Schlüsselroman lassen Sie gut sein. Ich weiß, der Begriff ist hier nicht ganz zuständig. Ich würde vor allem auch eine umfassende Biografie für nützlich halten. Sehr richtig. Aber bitte nicht von einem Verehrer Mays geschrieben, beziehungsweise von einem finanziell Interessierten. Am besten wäre ein ehrlicher Gegner. Hinzu müsste noch ein Band Briefe kommen, der den unmittelbarsten Einblick in seine Gedankenwerkstatt ermöglichte. Ihm ist Unrecht geschehen, ihm geschieht Unrecht auch heute. Es gilt immerhin, unserer Literatur 2 merkwürdige Bücher zu erhalten. Da dies aber zunächst nichts als fromme Wünsche sind, was kann man im Augenblick tun, sich diesen beiden Stücken zu nähern? Solange der Begriff Textkritik im Karl-May-Verlag unbekannt zu sein scheint, unter unsere seriösen Großbibliotheken sich May in überflüssigem Hochmut bisher zumeist verschlossen haben, bleibt nur, dass sie sich antiquarisch die betreffenden schon raren, aber einzig genuinen Ausgaben der Jahre 1903 und 1912 zu beschaffen suchen. Also die des früheren Verlages Fesenfeld. Und beschränken Sie sich, ich rate Ihnen gut, strikt auf diese beiden. Im Reiche des Silbernen Löwen und Ardestan und Dschinnistan. Hier sehen Sie Karl May als das, was er ist. Der vorletzte Großmystiker unserer Literatur. Der Rest ist Schweigen.